Morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. I really do hope that you like this series. Ich hoffe sehr, dass du diese Serie magst. Let's continue. Lass uns weitermachen. The second problem that we saw with Martha. Das zweite Problem, das wir bei Martha sahen, ist, that people who are not completely surrendered, that means who are not true worshippers. Dass Menschen, die nicht vollständig hingegeben sind, was bedeutet, dass sie keine wahren Anbeter sind. They many times have a completely false understanding, which also causes resentment. Oft ein falsches Verständnis haben, was auch dazu führt, nachtragend zu werden. Look how this works. Schau, wie dies geht. Martha was upset because she gave something to Jesus that Jesus never asked for. Martha war verärgert, weil sie Jesus etwas gab, wonach Jesus nie gefragt hat. Think about it. Denk darüber nach. Jesus never asked her to make sandwiches. Jesus bat sie nie, Sandwiches zu machen. That was her own choice. Das war ihre eigene Wahl. It seems from the story that Jesus was just happy being in the house and teaching. Von der Geschichte her scheint es, dass Jesus einfach nur happy war, dass im Haus sein und lehren konnte. You know, people who are not completely surrendered, you can always see the same thing. Weißt du, bei Menschen, die nicht vollkommen hingegeben sind, kannst du immer das Gleiche sehen. They do what they think should be done and they get upset if it doesn't work out well. Sie tun, was sie denken, was getan werden muss und sind dann verärgert, wenn es nicht gut rauskommt. Well, I assume that when Jesus comes to my house, he wants sandwiches. Therefore, I am making sandwiches. And if you don't help me, I'm going to be upset with you. Ich nahm an, als Jesus zu mir kam, dass Sandwiches wollte. Also machte ich Sandwiches. Und wenn du mir nicht hilfst, werde ich über dich verärgert sein. That's a deep lesson of worship, which is true surrender. Das ist eine tiefe Lektion über Anbetung, was wahre Hingabe bedeutet. Listen, I can even prove to you from the Bible that Jesus did not want Martha to serve him anything. Hör zu, ich kann dir sogar von der Bibel her beweisen, dass Jesus nicht wollte, dass Martha ihm diente. Do you know that that's in the Bible? Weißt du, dass dies in der Bibel ist? What did Jesus want Martha to do? Was wollte Jesus von Martha? Listen. Hör zu. Verse 39 says. Vers 39 sagt. That her sister Mary sat at Jesus' feet and heard his word. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. How did Jesus finish the whole thing? Wie schloss Jesus ab? He says, Martha, Maria has chosen the better part. So obviously that's what he wanted. Er sagte, Martha, Maria hat das gute Teil erwählt. Offensichtlich war es das, was er wollte. Jesus always wants the better thing. Jesus will immer die bessere Sache. So Jesus wanted Martha not to make sandwiches, but to sit at his feet and listen, but she didn't. Jesus wollte nicht, dass Martha Sandwiches machte, sondern dass sie zu seinen Füßen saß und ihm zuhörte. Aber sie tat es nicht. Because unsurrendered people will always do what they think God wants them to do. Menschen, die nicht hingegeben sind, tun immer Dinge, die sie denken, dass Gott will, dass sie diese tun. And then they say, I'm doing this for the Lord, you know. Dann sagen sie, ich mache dies für den Herrn, weißt du. Then I'm saying, you know, God is wanting this for me. Dann sagen sie, Gott verlangt dies von mir. No. Nein. You think God is wanting this. Du denkst, dass Gott dies von dir verlangt. But if you would be completely surrendered, aber wenn du vollständig hingegeben bist, you would know what he wants. Weißt du, was er will. Maria knew. Maria wusste es. Mary knew exactly what the Father wanted from her, to sit at the feet of his son and listen. Maria wusste genau, was der Vater von ihr wollte. Zu den Füßen seines Sohnes sitzen und zuhören. Many times people want to give the Lord what they think that he wants, but it's not what he wants. Oft wollen Menschen dem Herrn etwas geben, was sie denken, dass er es will. Doch es ist nicht das, was er will. Just think how we have learned to pray. Denke, wie wir gelernt haben zu beten. We've learned to pray by convincing God to give us what we want him to give us. Wir haben gelernt zu beten, indem wir Gott überzeugen, uns das zu geben, was wir von ihm wollen. True prayer starts with complete surrender because it starts with worship. Wahres Gebet beginnt mit völliger Hingabe, weil es mit Anbetung anfängt. So when you come to God in prayer, the first thing you do is worship, which means you surrender. Wenn du zu Gott kommst und betest, ist das erste, was du tust, anbeten, was Hingabe bedeutet. You sit in quietness and you completely surrender and then everything else comes out of this. Du sitzt in Ruhe und gibst dich voll hin und dann kommt alles andere aus dem heraus. And once we learn to worship God in this way, in absolute and complete surrender. Wenn wir lernen, auf diese Art Gott anzubeten, in vollkommener Hingabe we don't have to figure out anymore what he wants us to do. Müssen wir nicht mehr herausfinden, was er von uns will. You know, everybody's sending me messages every single day to give them a prophetic word for direction. Weißt du, jeden Tag bekomme ich von allen möglichen Menschen Nachrichten, weil sie von mir ein prophetisches Wort oder eine Richtung wollen. They don't want to sit at the feet of Jesus in surrender, but they want some kind of prophet to tell them what to do. Sie wollen nicht in Hingabe zu den Füßen Jesu sitzen, aber sie wollen eine Art Propheten, der ihnen sagt, was zu tun ist. Well, I have news for you. Nun, ich habe Neuigkeiten für dich. Prophet is not gonna tell you what to do. Der Prophet wird dir nicht sagen, was du tun sollst. You'll find it out as you worship God. Du findest es heraus, indem du Gott anbetest. As you sit in absolute surrender, silently before his feet, wenn du in vollkommener Hingabe still zu seinen Füßen sitzt, the plans of the Father will be revealed before your eyes. Werden die Pläne des Vaters vor deinen Augen offenbar werden. Martha thought that that's what made Jesus happy, but Jesus never wanted. Martha dachte, dass das Jesus glücklich macht. Das wollte er jedoch nie. He wanted exactly what Mary did. Er wollte genau das, was Maria tat. Sit and listen, that's the better part, he says. Sitzen und zuhören, das ist der bessere Teil, sagt er. Do you know, unsurrendered people always think serving God compensates for their lack of surrender. Menschen, die nicht hingegeben sind, denken immer, dass sie ihren Mangel an Hingabe kompensieren können, wenn sie Gott dienen. That's a dangerous way to live life. Das ist eine gefährliche Art, das Leben zu leben. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.